Orange FM. Mein Name ist Anita. Ihr kennt mich vielleicht von den Radiofritzen am Morgen. Und heute ist ein wahnsinnig besonderer Radiotag. Wie seit 5 Wochen glühen wir zusammen vor, denn Fritz wird 25 Jahre alt. Und jeden Freitag wollen wir euch etwas schenken und mit besonderen Radiotagen. Und heute ist so ein Radiotag. 102,6 Moderatoren moderieren heute auf diesem Sender. Und seit Stunden überlegen schon mehrfach Leute, wer ist diese 0,6? Wer ist eigentlich so eine halbe Nummer? Und ich kann es euch jetzt verraten, Ika. Weil, und das wissen aber nur die, die mich nicht aus dem Radio kennen und meine Stimme, sondern die, die mich auch so kennen und wissen, wie groß ich bin wahnsinnig klein. Und das macht aber gar nichts, weil man das im Radio nicht sieht. Und besonders klein fühle ich mich heute, wenn so besondere Stimmen wie zum Beispiel ein Tommy Wosch, ein MC Lücke, eine Katrin Thüring oder aber auch ein Stefan Michmi hier zu hören sind und die so wahnsinnig viel zu erzählen haben, weil die hier 10, 17, was auch immer, wie viele Jahre hier einfach das Programm geprägt haben. Und ich bin erst irgendwie so 4 Jahre hier. Fühlt sich wahnsinnig kurz an und dann auch wieder gar nicht, weil ich ganz, ganz viel tolle Sachen hier erlebt habe. Unter anderem geht mein Herz immer besonders auf, wenn ich früh, und das meine ich total ehrlich, für euch aufstehen darf, weil ich es liebe, wenn Berlin zum Beispiel noch schläft und ich schon zur Arbeit fahren kann. Im Sommer geht dann die Sonne auf und ich liebe es, auch Festivals für euch, Radioprogramme zu planen und auch zu gestalten und eben dann auch da ganz besondere Momente erleben zu dürfen. Und einer dieser Momente war auf dem Kosmonaut-Festival 2015. Ich habe gearbeitet, ich hatte eine Sendung und war die ganze Zeit irre abgelenkt und habe Gänsehaut eine nach der anderen bekommen, weil dann eine Stimme auf der Bühne stand, die so tief und dunkel war, dass ich dachte, was? Wer singt da? Ich kenne diese Band nicht. Hab die ganze Zeit eine Running Order gesucht von dieser Mainstage und hab gedacht, ich muss jetzt rauskriegen, wer da singt. Und war irgendwann so verwirrt, dass ich das im Radio auch erzählt habe. Und da hat jemand von der Musikredaktion, an dieser Stelle liebe Grüße, Frankie, zugehört und hat mir dann am Montag 5 CDs hingepackt von eben dieser Band, von diesem Mann, dieser Stimme, die mir bis heute noch Gänsehaut einjagt. Und zwar gehört die Fink. Und deswegen würde ich mir jetzt wünschen, dass wir genau diese Stimme jetzt hören und uns zurückbeamen auf Festivals, auf besondere Radiomomente, die einem genau das ermöglichen, Musik zu entdecken oder auch zu erleben, wie wichtig und wie faszinierend Wort auch sein kann oder auch Musik. Und deswegen widme ich diesen Song vor allen Dingen den ganzen Stimmen, die hier bei Fritz auch Programm machen, die ihr aber nie hört, aber die in jeder einzelnen Moderation stecken. Ich widme diesen Song allen Onlinern, die für euch versuchen, jeden Tag was auf den Social-Media-Kanälen für einen Fritz zu zaubern. Den Layoutern, die diese Moderation klingen lassen, wie sie klingen, die jeden Tag für euch Trailer machen oder auch die Fritz-Jingles. Den Chefs, die uns einfach auch mal machen lassen und bestimmte Dinge auch mal durchwinken. Küsschen. Allen Redakteuren, die tolle Interviews recherchieren, die alles möglich machen, dass wir auch auf so Festivals auch senden können, die Überstunden machen und einfach Bock haben, für euch Programm zu machen. Den Nachrichten, den fleißigen Bienen, die die Mails beantworten und natürlich auch der Musik. Vielen Dank, dass wir so viel Zeug heute auch spielen können. So, jetzt aber genug gelabert. Jetzt kommt von mir für euch, von der halben Nummer hier, 0,6 und so, Fink, Looking Too Closely. Guten Abend, Hallöchen, hallo, guten Tag. Mein Name ist Herrn Mangold und ich bin normalerweise Sicherheitsbeauftragte, aber heute bin ich mal Ihr Moderator, dass Sie sich das mal merken. Ich wünsche mir von Peter Wackel und die Mallorca Cowboys den Song Joanna. Viel Spaß, ab hier die Rakete. Hallo, mein Name ist Marco Seifert. Ich war von 1998 bis zum Sommer 2006 bei Fritz. Wer sehr alt ist, wird sich erinnern. Erst war ich Praktikant, dann Reporter und dann durfte ich viele Jahre die Radiofritzen am Morgen und den Blue Moon moderieren. Es gab tolle Konzerte bei Fritz, die ich moderieren durfte. Zum Beispiel ein sensationelles Live-Konzert der Beatsteaks hier neben dem Studio oder auch die Lange Nacht der Toten Hosen, wo die hier fast das Studio zerlegt haben. Ein Kracher war auf jeden Fall ein Blue Moon mit Farin Urlaub. 3 Stunden Martin, er und Icke im Studio. Er hat live Fragen der Fritz-Hörerinnen und Hörer beantwortet. Das war so schön. Und das Highlight für mich in meiner Fritz-Zeit, die Fußball-WM in Japan und Südkorea 2002. Da bin ich bei Fritz eingezogen für die kompletten 4 Wochen. Ich habe da sogar übernachtet. Mir wurde ein eigenes Wohnzimmer gebaut mit Riesenfernseher, Kicker, Couch. Ständig kamen prominente Gäste und Fritz-Hörerinnen und Hörer vorbei. Und ich habe alle Spiele live gesehen. Also alle. Anpfiff war ja immer morgens und mittags. 64 WM-Spiele gucken und dafür bezahlt werden. Ein Traum. Falls ihr also diesen Sommer jemanden braucht, der das macht, ich stehe bereit. Obwohl ich weiß, dass ihr euch nicht melden werdet, wünsche ich euch Fritzinnen und Fritzen alles Gute zum 25. Geburtstag. Und das meine ich jetzt nicht böse, obwohl es erst so klingt. Bleibt nicht so, wie ihr seid. Das ist nämlich das Tolle an Fritz, dass ihr euch ständig verändert. Und wenn euch einer sagt, früher war bei Fritz alles besser, dann ist er oder sie vermutlich einfach zu alt. Feiert heftig, lasst es krachen und hört dazu die Beatsteaks mit dem Song, bei dem schon vor ein paar Jahren die Fritzwände beim Konzert hier gewackelt haben. Let me in. Es ist gleich ganz genau 16:30. In wunderbaren Erinnerungen an eine Zeit vor 15 Jahren, in welcher wir, namentlich Stumpen und Alf Ator, ein halbes Jahr lang die Ehre und den Spaß hatten, als Vertreter Deutschlands Meisterband der Welt, Knorkator, jeden Sonntagnachmittag mit unserer exklusiven und in Eigenverantwortung gestalteten Radiosendung, dem Fritz-Kommunikator, so manchen, wenn auch nicht allen, jedoch zumindest den wichtigsten Teilen dieses Landes, sowohl die Schönheit als auch die Tücken unserer an einzigartiger Komplexität unübertroffenen deutschen Sprache auf unsere ganz spezielle, hoffentlich unterhaltsame, garantiert aber immer verwirrende, knorkatorische Weise nahezubringen, schwelgend, ist es uns natürlich ein riesiges Vergnügen, uns mittels dieses verschlungenen Schachtelsatzes, welcher gewissermaßen eine Hommage an die eben erwähnte Sendung und somit ein wenig auch an uns selbst, weil ja wir es waren, die damals mit schöner Regelmäßigkeit unser Publikum mit eben solchen Schachtelsätzen zu nerven, nichtsdestoweniger aber auch zu begeistern vermochten, wenngleich zumindest am Anfang dieses uns damals völlig neue Betätigungsfeld durchaus die eine oder andere Schweißperle unseren absolut überforderten Stirnen zu entlocken wusste, darstellt in die hoffentlich einem Guinness-Buch der Weltrekorde würdige Schlange von Gratulanten aus aller Herren Bundesländer sowie nichtsdestoweniger natürlich auch Bundeskontinente einzureihen und mit einer tiefen Verneigung unseren unermesslichen Dank für die jahrzehntelange Freundschaft und Unterstützung, ohne die wir höchstwahrscheinlich nicht das geworden wären, was wir sind, beziehungsweise zu sein glauben, beziehungsweise zumindest in den Augen unserer Fans zu sein scheinen, auszudrücken. Eure Knorkatoren. Happy, happy birthday, Radio Fritz. Hier ist der Campino von den Toten Hosen aus Düsseldorf. Wir alle wünschen euch den besten 25. Geburtstag, den man überhaupt haben kann. Was war unser bester Moment mit euch? Da kann ich eigentlich nur ein ganzes Jahr nennen. Ich glaube, 96 war es. Da hatten wir unsere eigene Sendung bei euch. 1000 Takte Tanzmusik. Das hat allen Spaß gemacht, den Leuten, die das Programm mit uns entwickelt haben, die Leute, die es gehört haben. War wirklich eine unserer schönsten Berliner Erinnerungen bis heute. Und dafür nochmal herzlichen Dank. Was euch als Sender angeht, haben wir eigentlich über all die Jahre nie irgendeinen Scheiß erlebt, sondern sind immer gut miteinander klargekommen, haben tolle Aktionen zusammen gestartet, wussten, wenn es wild wird, dann kann man sich auf euch verlassen. Ich erinnere mich da nur an das Jahr 2004, am 26. Dezember, als dieser Tsunami auf Thailand war, wo wir innerhalb von 2 Tagen mit euch ein Konzert organisiert haben als Benefizveranstaltung dafür, wo wir zusammen Gelder da gesammelt haben und so. Das waren Momente, wo ein Wort zählen musste, wo man ganz schnell sich aufeinander verlassen musste. Das hat super geklappt. Solche Aktionen verbinden wir mit euch, wenn wir an euch denken. Was ich mir für Fritz wünsche in der Zukunft, das ist, dass ihr weiterhin auch Bands den Raum gibt, die vielleicht nicht so erfolgreich sind, die gegen den Mainstream schwimmen, dass ihr euch versucht, Zeiten rauszublocken für unbequeme Sachen, dass ihr eine politische Haltung einnimmt, die stark erkennbar ist und eben nicht für die Quote sämtliche Inhalte über Bord werft, irgendwie nur um da mitzumachen. Also das müssen wir von euch verlangen. Bleibt wie ihr seid. Ihr habt Revolution betrieben mit eurem Sender und es ist einfach toll, dass es euch gibt für alle jungen Leute in eurer Region. Haut rein. Und im Radio... Doch du siehst nur den Mond. Ich rufe halt und du rennst dabei los. Will ich dir was erzählen, dann kann ich mir sicher sein, dass du schon alles kennst und es auch noch besser weißt. Wenn ich sage schwarz, setzt du sofort auf rot. Ob es klappt oder nicht, du versuchst es andersrum. Du hältst nicht von meinen Freunden, ich kann deine nicht verstehen. Kein Wunder, dass man uns so gut wie nie zusammen sieht. Wir werden niemals einer Meinung sein. Und wenn sich's nur ums Wetter dreht, frag mich nicht, warum ich brauche dich. Jeden Tag reicht uns der kleinste Streit, um aufeinander loszugehen. Frag mich nicht, wieso ich liebe dich. Wenn mir etwas gefällt, steht für mich schon lange fest. Ich kann's nicht ausstehen, weil's langweilig ist. Wenn es uns mal schlecht geht, suchen wir woanders Trost. Unser Mitleid füreinander war noch nie sehr groß. Wir werden niemals einer Meinung sein. Und wenn sich's nur ums Wetter dreht, frag mich nicht, warum ich brauche dich. Jeden Tag reicht uns der kleinste Streit, um aufeinander loszugehen. Frag mich nicht, wieso ich liebe dich. Großen Fritz-Geburtstagswoche. Man kann ja schon fast sagen, es war ein Geburtstagsmonat, denn die ganzen letzten vergangenen Freitage haben wir gemeinsam mit euch vorgeglüht. Jeder der letzten Freitage klang auf jeden Fall nicht wie ein normaler Fritz-Radiotag. Wir haben alles anders gemacht mit ganz verrückten Special-Aktionen und heute machen wir das wieder. Heute moderieren nämlich 102,6 Fritz-Moderatoren und für diesen Moment jetzt darf ich gerade hier das Mikro übernehmen. Ich, also mein Name, das ist Saywa Humsi. Ihr kennt mich aus Sendungen wie Neu und Gut, dem Soundgarden oder auch Mein Fritz. Und Ja, meine Fritz-Geschichte ist gleichzeitig auch die Geschichte von dem Moment, wo ich die Erkenntnis hatte, dass ich unbedingt beim Radio arbeiten will und muss und dass es eigentlich gar keinen anderen Weg für meine Zukunft gibt. Und zwar war ich ganz, ganz großer Fritz-Fan und es ergab sich die Situation, dass mich Caro Corneli für einen Samstag mit zum Caroma-Club nahm und ich tatsächlich den ganzen Tag zuschauen durfte, mich neben sie setzen durfte, während sie moderiert hat. Und dann hat sie mir tatsächlich erlaubt, dass ich einen Song selber abdrücken darf. Das heißt, der erste Knopf, den ich jemals bei Fritz gedrückt habe, das war mit 14, als ich hospitiert habe bei Caro Corneli. Und ich weiß noch, ich war wahrscheinlich bei keiner Sendung jemals so aufgeregt, einen Knopf zu drücken wie damals mit 14. Ich habe schon eine Minute, bevor der Song war, meinen Finger über diesen Knopf gehalten und gewartet, bis ich ihn drücken muss und ihn dann sogar zu früh gedrückt, vor lauter Aufregung. Aber an diesen Tag und an diesen Moment erinnere ich mich sehr, sehr gerne, weil ich noch weiß, wie ich damals das Studio verlassen habe und mir dachte, boah, Fritz ist so cool, Radio machen ist so cool. Ich weiß zwar nicht, wie das jemals klappen soll, dass ich das tatsächlich mal hauptberuflich machen kann. Wenn ja, dann sollte ich der glücklichste Mensch der Welt sein, aber ich will das unbedingt. Und dann habe ich beim Schülerradio angefangen und einfach täglich davon geträumt und ganz viel Radio Fritz gehört, dass ich jemals arbeiten darf. Und gerade deswegen finde ich das sehr besonders immer noch, dass ich hier jetzt zum Beispiel den Soundgarden moderiere. Und ein Künstler, den ich sehr, sehr stark mit Fritz verbinde, ist tatsächlich Trettmann, weil die erste Sendung, die ich bei Fritz moderieren durfte, der Night Flight war, der Rap Night Flight von Justus Hütter, den ich damals vertreten habe, weil er auf Tour war als Yuzu Yu. Und ich erinnere mich noch, dass ich wenn ich da nachts im Radio saß, ganz stolz, dass ich das erste Mal bei Fritz moderieren darf, dass ich viel Trettmann gespielt habe. Und genau, deswegen assoziiere ich diesen Künstler mit Fritz, sage alles Liebe Fritz, du bist und bleibst mein Lieblingsradiosender. Und den Song, den wir jetzt hören, das ist Adriano von Trettmann. 17:02 Uhr. Ihr hört hier an diesem Freitag heute 102,6 Fritz-Moderatoren, die über die Jahre hier alle schon mal waren. Das sind eine ganze Menge, es sind bestimmt sogar über 100, glaube ich. Und alle die werden heute ihr Wort an euch richten. Das ist sehr schön, vielleicht kommen sogar Erinnerungen bei euch hoch. Meine Fritz-Geschichte als Tim Schulter, es ging los im Jahre 2003 oder 2004 oder so. Ich war ein Eintagespraktikant der Aktion Tagwerk und habe hier den Moderatoren Nina Zimmermann und Stefan Michmel zugehört. Als 15-Jähriger durfte hinter dem Stefan sitzen und musste ganz leise sein, wenn er was gesagt hat. War tierisch aufgeregt und habe hier so einen kleinen Einblick in die Welt bekommen und sogar noch Tickets für ein Jimmy Eat World Fritz Radiokonzert. Ich war völlig überwältigt und dachte in dem Moment auch noch nicht, dass ich mal zum Radio gehe und schon gar nicht zu dem. Es war gar nicht so in meinem Kopf drin, aber tatsächlich hat mich das sehr beeindruckt, wie schnell und witzig diese Moderatoren doch da eigentlich waren und seitdem versuche ich es ihnen nachzumachen, komme aber einfach nicht ran. Mein Songwunsch, den ich heute an euch weitergebe und ihr müsst ihn jetzt einfach aushalten, ist der Song Vielleicht von Matzen. Denn Matzen ist für mich eine richtige Fritz-Band. Die habe ich da entdeckt und lieben gelernt. Sie ist meine absolute Lieblingsband eine ganze Zeit lang gewesen. Dann durfte ich sie sogar mal selber anmoderieren bei einem Fritz-Radio-Konzert. Das war auch eine schöne Ehre für mich. Und Vielleicht sticht für mich immer raus. Den mag ich einfach. Und jetzt zieht euch den gefälligst.